Sechstens, Völker und Ethnien haben keine Unterschiede, die über die rein physische Erscheinung hinausgehen. Das Postulat. Die Frage der Unterschiede von Völkern oder gar Rassen erfordert zunächst eine grundsätzliche Feststellung. Gerade in Deutschland haben wir aufgrund unserer historischen Schuld eine besondere Verpflichtung, von allen Denkstilen weiten Abstand zu halten, die irgendwie den Verdacht von Rassismus begründen oder gar in einen solchen münden können. Schon eine derartige Fragestellung reflektiert einen bestimmten Denkstil. Sie enthält bereits eine Wertung, denn weshalb stellt man sonst so eine Frage? Wer nach Unterschieden fragt, seien diese kulturell oder genetisch bedingt, zieht offenbar die Möglichkeit von Unterschieden in Betracht. Damit zeigt er bereits, dass er das falsche Bewusstsein hat und jedenfalls grundsätzlich die Möglichkeit nicht ausschließt, es könne gruppenbezogene Unterschiede zwischen Menschen geben. Damit ist er, moralisch gesehen, bereits Verräter an der Idee der Gleichheit und hat sich schon am Beginn seiner Forschungen unter die rassistischen Menschenfeinde eingereiht. Bei einer moralisch so abwegigen Fragestellung ist es auch ganz belanglos, was eine dermaßen fehlgeleitete empirische Forschung dann tatsächlich herausfindet. Früher wusste man, wenn jemand die historische Rolle der Arbeiterklasse in Zweifel zog, dann handelte es sich um einen Feind des Sozialismus. Schon die Frage machte ihn zum Verräter des Klassenstandpunkts. Mit solchen Leuten konnte man den Sozialismus natürlich nicht aufbauen. Man kann ja dem Sowjetkommunismus vieles vorwerfen. Aber es war absolut folgerichtig, dass er strikt gegen die Verräter des Klassenstandpunktes vorging. Solche Stimmen durfte es nicht geben, wenn man dem Bewegungsgesetz der Geschichte Genüge tun wollte. Heute können wir zwar Menschen, die nach gruppenbezogenen Unterschieden fragen, nicht einsperren oder erschießen, und wir wollen das ja auch gar nicht. Aber wir können sie mit der ganzen Härte unseres moralischen Urteils treffen und dafür sorgen, dass nicht nur ihre Antworten, sondern vor allem bereits ihre Fragen bei allen gerecht und edel Denkenden auf Abscheu treffen und möglichst gar nicht erst diskutiert werden. Dabei muss man sehr verantwortungsbewusst vorgehen. Wer sich auf eine unmoralische Frage einlässt, liefert sich nämlich auch den noch unbekannten Antworten aus. Was ist denn, wenn die Antworten die Stoßrichtung der Fragestellung bestätigen? Dann ist man doch in der Falle. Und was ist, wenn sie sie nicht bestätigen? Dann war die unmoralische Fragestellung sowieso überflüssig. Wie aber beschützen wir die Menschen vor den Antworten auf unmoralische Fragen, die gar nicht erst hätten gestellt werden dürfen? Viele sind doch arglos und leicht verführbar. Überall lauern die Versuchungen eines falschen Bewusstseins. Da hilft nur eins. Man muss ein Warnzeichen aufstellen, das für alle gerecht und edeldenkenden sofort erkennbar ist. Es darf aber den Intellekt nicht zu sehr herausfordern, sonst könnte man ja ins Grübeln kommen. Es besteht aus einem Wort: Rassismus. Dazu muss man sich aber lösen vom überkommenen Inhalt dieses Begriffs, der das Schlagwort für eine Haltung war, Zitat, bei der Menschen einer Rasse die Angehörigen anderer Rassen oder ethnischer Gruppen als minderwertig ansehen. Zitat Ende. Damit sprach der Begriff nur die subjektive Ebene an. Nicht die Frage nach und die Analyse von Unterschieden machten den Rassismus aus, sondern Rassismus erforderte die Überzeugung, bereits die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie oder Rasse gebe dem Betreffenden einen minderen Wert. Seit einigen Jahren ist es gelungen, den öffentlichen Gebrauch des Wortes an zwei Punkten auszudehnen. Es geht nicht mehr nur um Ethnien oder Rassen, sondern um Gruppenzuordnungen nahezu jeder Art. Es geht nicht mehr nur um abschätzige Einstellungen, sondern generell um die Identifizierung und Benennung gruppenbezogener Unterschiede, auch wenn diese empirisch abgesichert sind und gar nicht mit einer Wertung verbunden werden. Diese Begriffsverschiebung ist im öffentlichen Bewusstsein weitgehend verankert. Sie hat zum Glück den moralischen Feme-Charakter des Begriffs Rassismus kaum beeinträchtigt. Damit wurde es viel schwerer, gruppenbezogene Unterschiede zu diskutieren, ohne sich moralisch zu diskreditieren. Heute können wir den Begriff als moralische Universalwaffe gegen falsches Denken an ganz vielen Punkten einsetzen. Der Rassismusvorwurf ist damit zum universalen Schlüsselbegriff beim Kampf um mehr Gleichheit geworden. Deshalb sprechen wir vom Rassismus der Intelligenz. Mit diesem Vorwurf kann nach Bedarf jede Auffassung kritisiert werden, die den zwischen Menschen gemessenen Intelligenzunterschieden irgendeine Bedeutung zumisst. Rassismus des Geschlechts. Dazu gehören alle Auffassungen, die von irgendwelchen wesenhaften Unterschieden zwischen Mann und Frau ausgehen. Rassismus gegen Homosexuelle, auch Homophobie genannt. In diesem Sinne ist jeder Heterosexuelle ein Rassist, der Vorbehalte gegen die Ausübung von Homosexualität hat, ob er sie nun zum Ausdruck bringt oder nicht. Rassismus des Alters. Diese Art von Rassismus macht sich jeder schuldig, der meint, dass das Alter typische Beeinträchtigungen und wesenhafte Veränderungen nach sich zieht. Rassismus gegen Muslime, auch Islamophobie genannt. Dazu zählen alle Äußerungen oder Einstellungen, in denen Vorbehalte gegen den Islam zum Ausdruck kommen oder die sich mit einzelnen Erscheinungsformen der islamischen Kultur kritisch auseinandersetzen. Rassismus gegen Türken. Auch dieser Begriff ist sehr variabel einsetzbar, zum Beispiel, wenn man eine Diskussion über die PISA-Ergebnisse von Kindern mit türkischem Migrationshintergrund verhindern will. Rassismus gegen Roma. Der liegt automatisch immer vor, wenn jemand versucht, über Eigentumskriminalität oder Prostitution bei Angehörigen dieser Gruppe zu reden. Das ist selbstverständlich nur eine kleine Auswahl von Sachverhalten, bei denen der Rassismusvorwurf nutzbringend verwendet werden kann. Er passt überall da, wo man eine Analyse und Diskussion gruppenbezogener Unterschiede verhindern bzw., wenn sie schon ausgebrochen sein sollte, delegitimieren will. Entscheidend ist eine strikt normative Sicht. Es ist völlig gleichgültig, ob es irgendwelche Unterschiede zwischen Völkern und Ethnien gibt und wenn ja, welche. Sobald wir anfangen, Gruppen bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, egal ob dies empirisch begründet ist oder nicht und egal, ob diese Eigenschaften positiv oder negativ sind oder nicht, verändern wir mit diesen Zuschreibungen die Außenwahrnehmung der Gruppe und die Selbstwahrnehmung ihrer Mitglieder. Feindseligkeit zwischen den Gruppen, das Nähren von Vorurteilen und wachsende Zwietracht können die Folge sein. So etwas hat oft harmlos begonnen und endete doch in Diskriminierung, Hass und Völkermord. Deshalb sollten alle Zuschreibungen immer nur in Bezug auf ein Individuum, aber nie in Bezug auf Gruppen, Völker und Ethnien vorgenommen werden. Das ist zwar das Ende der Soziologie als Wissenschaft, aber dieses Opfer muss man eben bringen, wenn man Gleichheit verwirklichen und den Weltfrieden retten will. Die Wirklichkeit. Die optischen Unterschiede zwischen menschlichen Völkern und Ethnien werden in ihrer Augenfälligkeit auch von den größten Gleichheitsfreunden nicht bestritten. Umgekehrt ist auch richtig, dass das Genom aller Menschen sehr ähnlich ist. Es gibt allerdings auch Unterschiede, die sich in der äußeren Erscheinung nicht niederschlagen. So unterscheiden sich Ethnien in ihrer Medikamentenverträglichkeit. Bestimmte Medikamente werden in den USA in der einen Zusammensetzung für Weiße, in einer anderen für Schwarze verkauft. Auch unterscheiden sich die angeborenen sportlichen Fähigkeiten. So können Schwarze mit Ursprung Ostafrika bei gleicher Übung schlichtweg schneller laufen. Das führt dazu, dass bei bestimmten Spitzenleistungen der Leichtathletik Weiße und Ostasiaten keine Rolle mehr spielen. Weiße haben im Durchschnitt schlechtere Zähne als Schwarze und bei den Chinesen sind sie noch schlechter. Dafür verfügt bei diesen ein höherer Anteil über ein angeborenes absolutes Gehör. Aschkenasische Juden teilen die Neigung zu bestimmten Erbkrankheiten, darin unterscheiden sie sich von sephardischen Juden. Die Liste angeborener Unterschiede ließe sich fortsetzen. Natürlich beobachten wir, dass sich viele Völker und Ethnien in typischer Weise unterschiedlich verhalten. Wir sehen auch große Unterschiede in den selbstgeschaffenen Lebensverhältnissen. Dies sagt aber nichts über Kausalitäten. Wegen der großen kulturellen Variabilität des Menschen ist es generell nicht möglich, gruppenspezifische Eigenarten und Verhaltensweisen zweifelsfrei bestimmten Ursachen zuzuordnen. Insbesondere ist es nicht möglich, Aussagen zum Verhältnis von Anlage und Umwelt zu machen. Wie bereits erwähnt, haben sich Amy Chua und Jed Rubenfeld mit den denkbaren Ursachen für die großen Bildungs-, Einkommens- und Karriereunterschiede zwischen ethnischen und religiösen Gruppen in den USA auseinandergesetzt und diese letztlich auf eine Kombination von erstens dem Glauben an die Überlegenheit der eigenen Gruppe, zweitens ausgeprägtem Ehrgeiz und drittens großer Impulskontrolle zurückgeführt. Die Frage des Intelligenzeinflusses auf gruppenbezogene Unterschiede lassen Sie dabei offen. Bei der Analyse gruppenbezogener Unterschiede ist die Frage des Verhältnisses von Nature und Nurture noch schwieriger als bei der Intelligenzforschung. Dort gibt es ja immerhin die Zwillingsstudien. Die Frage, ob bestimmte ethnische Eigenschaften, die über die Physis hinausgehen, aus Anlage oder Umwelt stammen, ist aber auch deshalb wenig fruchtbar, weil sie sich der empirischen Überprüfung aus grundsätzlichen methodischen Gründen weitgehend entzieht. Das beginnt bei den zwischen Ethnien und Völkern gemessenen Intelligenzunterschieden. Dass solche bestehen, ist unbestritten. Dass sie nur die statistische Verteilung auf die Intelligenzklassen betreffen und keine Aussage über den Einzelnen zulassen, ist auch klar. Wegen des Flynn-Effektes kann man aber nicht sagen, was davon Anlage, was Umwelt ist. Es ist von daher pragmatisch vernünftig, alle Unterschiede zwischen Ethnien und Völkern, die nicht ganz eindeutig auf Erbfaktoren zurückgeführt werden können, im weitesten Sinne durch die Umwelt, im Wesentlichen also kulturell zu erklären. Das nimmt beobachtbare Unterschiede allerdings nicht weg, sondern ordnet sie nur anders zu. Die Diskussion gruppenbezogener Unterschiede wird aber in deutschen Medien auch dort vermieden, wo man sich ansonsten durchaus kritisch äußert. Das geht bis zur Desinformation, für die folgende Beispiele exemplarisch sind. Im April 2013 gab es in mehreren schwedischen Städten schwere Unruhen. Sie gingen von jugendlichen Migranten aus arabischen Ländern aus und warfen grundsätzliche Fragen zur schwedischen Einwanderungspolitik auf. Im Deutschlandfunk wurde daraus lediglich die Nachricht, dass es in mehreren schwedischen Städten schwere Unruhen von Jugendlichen gegeben habe. Die Pointe der Ereignisse, nämlich der ethnische und kulturelle Hintergrund der Unruhestifter, blieb unerwähnt. Im Juli 2013 machte ein krimineller arabischer Großclan in Berlin-Neukölln den Versuch, die Zwangsversteigerung einer Immobilie abzuwenden, indem potenzielle Bieter im Vorfeld des Zwangsversteigerungstermins systematisch bedroht wurden. Dies setzte sich im Gerichtssaal fort, wo die Zwangsversteigerung nur unter Polizeischutz durchgeführt werden konnte. Die Täter blieben strafrechtlich unbehelligt, die Bedrohten äußerten sich aus Angst nur unter Decknamen. Die wirklichen Zusammenhänge konnte man aus der Medienberichterstattung nur indirekt erschließen. Bei der Tabuisierung von Ethnie und Herkunft war das Deutsche Institut für Menschenrechte nur konsequent, als es die Abschaffung der sehr erfolgreichen, lagebildabhängigen Personenkontrollen durch die Bundespolizei forderte, weil sie rassistisch seien. In diese Kontrolle fließen nämlich unterschiedliche Erfahrungswerte ein, zu denen eben auch die ethnische Herkunft gehört. Siebtens. Alle Kulturen sind gleichwertig. Insbesondere gebührt den Werten und Lebensformen des christlichen Abendlandes und der westlichen Industriestaaten keine besondere Präferenz. Das Postulat. Angeborene Unterschiede zwischen Ethnien und Völkern gibt es, wie bereits dargelegt, nicht. Auch Unterschiede in den Kulturen und Lebensweisen von Gesellschaften sind nicht festgefügt. Sie haben sich vielmehr historisch entwickelt. Sie begründen weder Rangverhältnisse unter den Kulturen, noch geben sie uns das Recht, aus der Perspektive der westlichen Welt auf andere Kulturen herabzusehen. Überdies können sich unterschiedliche Kulturen, wenn sie zusammentreffen, gegenseitig durchdringen und befruchten und gemeinsam etwas Neues hervorbringen. Jeder Mensch hat vielfältige Identitäten: Wohnort, Klasse, Beruf, Herkunft, Religion und so weiter, die sich nicht auf den Nenner einer einzigen Identität bringen lassen. Die Furcht vor einem Kampf der Kulturen ist nur die Obsession von Wichtigtuern und engstirnigen Angsthasen. Alle Kulturen werden getragen von Individuen, die je für sich ganz unterschiedlich sind. Was für Gesellschaften und Gruppen gilt, ist auch für Kulturen wahr. Pauschale Sichtweisen auf Kollektive führen nicht weiter. Toleranz und Verständnis sind nötig. Wir dürfen nicht unsere Sicht der Dinge für die einzig richtige nehmen. Armut, Ungleichheit und Unterdrückung, die es fraglos gibt, sind oft das Ergebnis feudalistischer Systeme, die historisch überholt sind. Die jahrhundertelange Ausbeutung durch Kolonialmächte tritt vielfach hinzu. Man muss differenzieren. Harmlose lokale Gebräuche beeinträchtigen die Gleichwertigkeit der Kulturen grundsätzlich nicht, auch wenn sie uns fremd erscheinen mögen. Dazu zählen zum Beispiel die traditionelle Beschneidung der Frauen in weiten Teilen Afrikas, die Burka, die Blutrache, die Attentate der Taliban, die Kinderheirat, die Verwandtenehe oder die sexuelle Anmache von unverschleierten Frauen in arabischen Großstädten, natürlich auch die Christenverfolgung in Pakistan und Indonesien. Anders steht es dagegen mit wirklichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die können mit kulturellen Unterschieden nicht gerechtfertigt werden. Dazu zählen zum Beispiel die israelische Siedlungspolitik westlich des Jordans, die Drohnenangriffe der USA in Pakistan oder das Abholzen von Tropenwäldern. Natürlich muss man versuchen, die parlamentarische Demokratie in der Welt zu verbreiten, aber dabei muss man Geduld haben und die lokalen Gebräuche respektieren. Keineswegs dürfen wir uns der Arroganz hingeben und meinen, unsere abendländische Kultur mit ihren Industriestaaten sei etwas Besseres. Nach wie vor diskriminieren wir Frauen, Homosexuelle und Einwanderer. Die Reichen werden immer reicher, die Kinder werden in den Schulen unter Leistungsdruck gesetzt und die Lehrer verfallen dem Burnout. Gleichzeitig bedroht unser riesiger ökologischer Fußabdruck die Zukunft der 35 Millionen Kinder, die jährlich in Afrika geboren werden. Es wird nicht besser dadurch, dass ganz Ostasien mit China an der Spitze das ressourcenverschlingende, die Umwelt zerstörende westliche Wirtschaftsmodell übernommen hat. Das Gerede von kulturellen Unterschieden sollte man aber auch nicht übertreiben. Es dient nämlich oft dazu, von der eigenen moralischen Verantwortung abzulenken. So ist es zum Beispiel für jeden verständig und gerecht Denkenden ganz klar, dass das egoistische deutsche Leistungsstreben, verbunden mit Lohnzurückhaltung und viel zu niedriger Staatsverschuldung, die Eurokrise verursacht und die südlichen Mitgliedsländer in eine die Existenz bedrohende Krise getrieben hat, an der vor allem Deutschland die Schuld trägt. In dieser Situation kommt es einer Verspottung der Griechen, Zyprioten oder Italiener gleich, von kulturellen Unterschieden zwischen Nord- und Südeuropa zu faseln und den Unglücklichen noch die Schuld an ihrem Unglück zuzuschieben, wie das viele in Deutschland tun. Aber das Gift dieser destruktiven Propaganda aus dem Norden tut leider seine Wirkung. Im April 2013 sprach sogar der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, öffentlich davon, dass es zwischen den Nord- und Südländern des Euroraums Unterschiede in der Finanzkultur gebe. Unglaublich, wie er da als Südländer der Angela Merkel nach dem Munde geredet hat. Deutscher Fleiß und deutsche Tüchtigkeit mögen unsere Kultur vielleicht von anderen unterscheiden, aber wir sollten nicht stolz darauf sein. Es wäre viel besser für die Welt, wenn wir mehr so wären wie die Menschen in den Ländern Nordafrikas, aber das kann sich ja noch entwickeln.